Auskunft geben. A8a. Hören Sie. Was für Anfragen haben die Gäste? Wo gibt es Ansichtskarten? Dort am Kiosk. Haben Sie eine Garage? Ja, sie ist im Untergeschoss. Wo ist ein Geldautomat? Im Zentrum. Ich erwarte ein Fax. Fragen Sie am besten an der Rezeption. Wo kann ich mein Auto parken? Wir haben leider keinen Parkplatz. Aber hinter dem Kino finden Sie immer einen Platz. Gibt es keinen Friseur im Hotel? Nein, leider nicht. Aber in der Stadt. Haben Sie keine Sauna? Doch, sie ist unten neben dem Solarium. Ich muss meine Reise umbuchen. Wo finde ich bitte ein Reisebüro? Dort, neben der Autovermietung. Kann man hier Geld wechseln? Ja, dort in der Wechselstube. Wo ist Karen? Vielleicht auf der Dachterrasse? A8b. Hören Sie noch einmal und notieren Sie. Wo gibt es Ansichtskarten? Dort am Kiosk. Haben Sie eine Garage? Ja, sie ist im Untergeschoss. Wo ist ein Geldautomat? Im Zentrum. Ich erwarte ein Fax. Fragen Sie am besten an der Rezeption. Wo kann ich mein Auto parken? Wir haben leider keinen Parkplatz. Aber hinter dem Kino finden Sie immer einen Platz. Gibt es keinen Friseur im Hotel? Nein, leider nicht. Aber in der Stadt. Haben Sie keine Sauna? Doch, sie ist unten neben dem Solarium. Ich muss meine Reise umbuchen. Wo finde ich bitte ein Reisebüro? Dort, neben der Autovermietung. Kann man hier Geld wechseln? Ja, dort in der Wechselstube. Wo ist Karen? Vielleicht auf der Dachterrasse?